Kapitel 15 Verhalten bei allen Anliegen im Handeln und Reden. 1. Unterwirf deine Wünsche dem Willen Gottes. Der Herr. Mein Sohn, in jeder Sprache sprich. Herr, wenn es dir gefällt, dann geschehe es so, Herr. Wenn es zu deiner Ehre gereicht, so geschehe es in deinem Namen, Herr. Wenn du siehst, dass es mir zuträglich und nützlich ist, schenke es mir. Ich will es dann zu deiner Ehre gebrauchen. Wenn du aber erkennst, dass es mir Schaden bringen und dem Heile meiner Seele nicht dienlich sein wird, so nimm dies Verlangen von mir. Denn nicht jedes Verlangen ist vom Heiligen Geiste, auch wenn es dem Menschen recht und gut erscheint. Es ist schwierig, der Wahrheit gemäß zu beurteilen, ob ein guter oder böser Geist dich zu diesem oder jenem Verlangen treibt oder ob dein eigener Geist die Triebfeder ist. Viele, die sich anfangs von einem guten Geist geleitet glaubten, sahen sich am Ende betrogen. 2. Dein Bittgebet sei ein Gebet der Hingabe an den Willen Gottes. Was immer also dem Geist als wünschenswert begegnet, muss man stets in gottesfürchtiger, bescheidener Gesinnung wünschen und erbitten. Vor allem verzichte auf den eigenen Willen. Stelle die ganze Sache mir anheim und sprich: Herr, du weißt, wie es am besten ist. Es geschehe also dies und jenes, wie du willst. Gib, was du willst, wie viel du willst und wann du willst. Tue mit mir, wie du es für richtig hältst, wie es dir am besten gefällt und zu deiner größeren Ehre gereicht. Stelle mich, wohin du willst, und schalte frei mit mir in allen Dingen. Ich bin in deiner Hand, drehe und wende mich nur in jeder Richtung. Siehe, dein Knecht bin ich, bereit zu allem. Nicht mir, sondern dir zu leben, ist mein ganzes Verlangen. Könnte ich es nur würdig und vollkommen. 3. Gebet um die Gnade, Gottes Willen zu vollbringen. Der Knecht. Schenke mir, gütigster Jesus, deine Gnade, dass sie mit mir sei und mit mir arbeite und bei mir bleibe bis ans Ende. Gib, dass ich immer das begehre und wünsche, was dir besonders genehm und wohlgefällig ist. Dein Wille sei der meine, und mein Wille folge stets dem deinen und stimme ganz mit ihm überein. Ich möchte mit dir ein und dasselbe wollen und nicht wollen. Ich möchte gar nicht imstande sein, etwas anderes zu wollen. Ich möchte gar nicht imstande sein, etwas anderes zu wollen oder nicht zu wollen als eben das, was du willst und was du nicht willst. Lass mich allem Irdischen absterben und um deinetwillen gern verachtet und unbekannt sein in dieser Welt. Gib, dass ich über alles Wünschen hinaus in dir ruhe und dass mein Herz in dir seinen Frieden finde. Du bist der wahre Friede des Herzens, du seine einzige Ruhestätte. Außer dir ist alles Qual und Unruhe. In diesem Frieden, das ist in dir, dem einen höchsten, ewigen Gute, werde ich schlafen und ruhen. Amen. Psalm 4.9